willkommen zum Scene-Podcast. Es ist ja eine Weile her, ich würde sagen tatsächlich ein halbes Jahr her, dass ich das die erste Folge rausgegeben habe. Dazwischen, im Dezember, habe ich noch so ein Rant gepostet, was eigentlich mit Scenes nichts zu tun hatte. Und wegen einem sehr anstrengenden Herbst und Winter, wo ich meine Wohnung verloren habe und im Krankenhaus war und eine Freundin unterstützt hat, der es sehr schlecht ging und alles so sehr, sehr, sehr, sehr stressig und schlimm war, bin ich jetzt wieder da und habe mich so erholen können und kann das jetzt wieder aufgreifen mit dem Podcasten. Das ist nervt mich halt, dass es so lange gedauert hat, aber manchmal ist es einfach so. Manchmal geht es nicht anders. Genau. Jetzt zum Frühjahr hin gibt es aber Pläne, was den Podcast angeht. Ich werde, wie schon in der ersten Folge angesagt, ein paar Leute interviewen und werde jetzt versuchen, jeden Monat eine Folge zu posten. Also jetzt in den kommenden Monaten. Also für den März gibt es schon eine Folge. Da werde ich das dann ankündigen, wenn es soweit ist. Genau. Nun die zweite Folge. Also heute bin ich noch alleine. Es gibt jetzt so ein bisschen so eine Zusammenfassung von, was in der letzten Zeit passiert ist und was alles jetzt in diesem Jahr kommen wird in 2018. Es sieht nämlich so aus, als ob das ein richtig gutes Scene-Jahr wird. Genau, wegen dem Ton. Ich warne euch, ich lebe mit zwei Tieren zusammen. Ich habe jetzt im Dezember einen Hund adoptiert, Vanya. Also es kann sein, dass er hier noch ein bisschen Lärm macht zwischendurch. Er ist verwirrt, warum ich podcaste, aber er wird sich dran gewöhnen müssen. Genau. Es gibt einige Neuigkeiten in meinem Queertrash-Distro-Shop. Da werde ich natürlich alles in die Shownotes verlinken. Ein paar Scenes, die ich empfehle, die ich im Dezember neu publiziert habe. Ein Scene von Angelina Kazaki, das heißt 35 Days with My Belly. Das ist ein ganz tolles Scene über Körper, quasi Körperdysphorie oder Dysmorphie, und ist quasi ein Kunstscene mit ganz, ganz tollen Zeichnungen und jeweils ein paar Sätzen zu den Zeichnungen. Da werde ich ein Link posten. Und ganz exklusiv in meinem Shop gibt es nun ein Scene von Schwarz-Rund, was es nur bei mir im Queertrash-Distro-Shop geben wird. Das heißt, mehr als nur dein Kind sein, Überleben von Eltern, die Macht und Besitz an Kindern ausleben. Also ein krasses Thema. Aber wie wir, wenn ihr Scene schon von Schwarz-Rund kennt, sehr toll beschrieben mit sehr tollen Zeichnungen und Grafiken, sehr zu empfehlen. Genau, so ein bisschen Eigenpromo hier zum Anfang. Der Grund ist, warum ich das jetzt so am Anfang packe, ist, weil ich auch selber ein Scene gemacht habe, was ich auch Anfang Januar publiziert habe, dass es jetzt aber nicht mehr online gibt. Und dazu wollte ich ein paar Worte sagen. Es geht nämlich um ein Mini-Scene, was ich gemacht habe, als ich im Krankenhaus war. Ich war in der Psychiatrie von Oktober bis Anfang Dezember und hatte da dann auch Zeit, ein bisschen zu basteln, Kunst zu machen. Und habe ich es tatsächlich geschafft, ein Scene zu machen. Dieses Scene ist, wie gesagt, ein Mini-Scene und es geht darum, wie es mir ging zu der Zeit und dass ich dann in die Psychiatrie gegangen bin. Und ich hatte einen Titel gewählt, sehr spontan und salopp, sage ich mal, mit einem Wort im Titel, was für einige Leute nicht in Ordnung war. Also ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen, dass Menschen, die selber Psychiatrieerfahrungen haben, also von Menschen, die selber Psychiatrieerfahrungen haben und halt andere Arten von Psychiatrieerfahrungen als ich, meinten, dass es für sie schmerzhaft und schlimm war, dieses Wort in den Titel zu lesen. Und dazu habe ich ein Statement dann rausgebracht. Also ich habe darauf reagiert. Ich hatte wirklich nicht drüber nachgedacht, weil in der Tagesklinik, wo ich war, haben wir dieses Wort oder haben alle dieses Wort ständig benutzt und dann manchmal wird das dann so eine Gewohnheit, also dass Mensch oder in diesem Fall ich halt nicht nachgedacht habe, dass es vielleicht auch ein bisschen unpassend sein könnte. Und wollte in diesem Weg auch noch sagen, dass ich sehr dankbar bin über diese Kritik und über diese Rückmeldungen, dass ich tatsächlich den Raum und die Möglichkeit hatte, darauf zu reagieren. Und genau dieses Statement habe ich auch schon, gibt es seit Ende Januar online, aber ich wollte das auch auf diesem Wege nochmal öffentlich machen und werde es jetzt vorlesen. Das heißt, das Statement zu dem Titel von dem Minisin über Psychiatrie. Ich habe im November ein neues Minisin gemacht mit dem Namen Besuch mich doch mal in der K-Wort. Ich habe dieses Zine in der psychiatrischen Tagesklinik, wo ich am Ende des Jahres in 8 Wochen verbracht habe, zusammengestellt. Nun wurde mir von verschiedenen Richtungen herangetragen, dass das Wort K. für viele von Psychopathologisierung und Psychiatrie Betroffene triggernd und schmerzhaft ist. Weil ich keine Zwangspsychiatrisierung erlebt und keine Erfahrungen auf einer geschlossenen Station gemacht habe, steht es mir nicht zu, dieses schwer belastete und stigmatisierte Wort für mich zu reclaimen. Das verstehe ich nun und möchte mich explizit bei Betroffenen, die ich durch diese Wortwahl getriggert und verletzt habe, entschuldigen. Ich werde den Titel des Zines ändern und es nicht mehr online verbreiten. Im Inhalt wird dieses Wort nicht benutzt. Ich bin sehr dankbar für die Rückmeldung von verschiedenen Personen diesbezüglich. Danke für die Möglichkeit zu reflektieren, lernen und weiterentwickeln. Ich freue mich über weiteren Feedback, Gespräche, Kritiken und Anregungen zu diesem Thema. Genau, also falls ihr das auch gesehen habt oder da irgendwelche Gedanken zu diesem Thema oder Fragen habt, könnt ihr mir auch schreiben, am liebsten per Mail unter queertrashdistro@gmail.com. Ein Link hierzu auch zu dem Statement und zu wie man mich erreichen kann, gibt es natürlich auch in den Shownotes. Genau, das war eine Sache, die passiert ist. Sonst ist es auf der Zine-Front relativ still gewesen. Jahreswechsel und Januar sind ja nicht so die Zeit, wo viel passiert. Aber es ist am Brodeln. Also der Frühling kommt und gleichzeitig scheint die Zine-Szene zu wachsen. Es wird etliche Zine-Fests geben in Deutschland, worüber ich mich echt sehr freue, dass es auch in anderen Städten mal was gibt. Die Termine, die ich kenne und was ich weiß, was passieren wird, sind erstmal am 31.03. wird es in Hamburg ein queeres Zine-Fest geben. Dazu poste ich auch einen Link. Und vom 25. bis zum 27.05., also 3 Tage, wird es ein Zine-Fest in Bremen geben. In Bremen werde ich auch dabei sein und freue mich extrem, dass Leute Bock haben, solche Veranstaltungen zu organisieren. Ich weiß, wie anstrengend das sein kann und es ist einfach toll, dass es so viel Interesse gibt, was Zines angeht. Genau, also wie ihr wahrscheinlich auch wisst, bin ich auch dabei, das Queere Scene Fest Berlin zu organisieren. Ich versuche auch dieses Jahr dabei zu sein. Wir sind dabei, also so wie es aussieht, wird es ein queeres Scene Fest dieses Jahr geben. Aber es gibt noch kein endgültiges Datum und es ist alles noch so ein bisschen unklar, weil es etwas schwierig gewesen ist, Räume zu finden, die unseren Ansprüchen entsprechen, beziehungsweise auch Räume, die uns dann haben wollen. Aber so wie es jetzt aussieht, um da teilweise auch um nicht den Frühling so voll zu stopfen mit Scenefest, wird das Queer Scenefest Berlin im Sommer stattfinden, höchstwahrscheinlich im Juli. Dazu dann mehr, sobald wir dann tatsächlich Infos haben. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wir sind dabei und es wird was geben. Genau. Was anderes, woran ich gerade arbeite, das hatte ich ja schon in der ersten Folge kurz angesagt, aber weil ja alles dann ein bisschen durcheinander ging und der Herbst und Winter nicht so liefen wie geplant, hat es etwas gedauert. Wie gesagt, ich arbeite an einem neuen Compilation-Scene, also auf einem Scene, wo mehrere Leute Beiträge zu schreiben. Also das wird eine Fortsetzung sein zu meinem Scene Queer und Nüchtern. Und dieses Scene wird heißen Queer und Süchtig. Okay, jetzt gibt's Lärm, weil der Hund irgendwas macht. Genau, dazu gibt es jetzt einen Call. Also es gab schon im Herbst einen Call. Also Call ist ein Aufruf für Beiträge. Und den werde ich bald jetzt nochmal über die verschiedensten sozialen Medien rum verbreiten und hier auch jetzt nochmal vorlesen, damit ihr Bescheid wisst. Und vielleicht hat ja jemand von euch da Bock mitzumachen. Queer und Süchtig, Call für Beiträge für ein Scene über Sucht. Im Oktober 2016 erschien das Compilation Scene Queer und Nüchtern, ein Scene mit Beiträgen von mehreren Queers und Transmenschen verschiedenster Positionierungen, die keine Drogen oder Alkohol benutzen. Nun möchte ich ein neues Scene gestalten mit Erfahrungsberichten, Gedanken, Essays, Gedichten, Comics, Zeichnungen und viel mehr zu dem Thema Sucht. Dieses Thema kam nicht viel in dem Queer- und Nüchtern-Scene vor, worauf ich auch durch verschiedene Feedbacks aufmerksam gemacht wurde. Danke dafür. Daher dachte ich, bietet es sich an, ein eigenes Scene zu dem Thema Sucht zusammenzustellen. Falls du dich queer und oder trans verortest und auf irgendeiner Weise Suchterfahrung gemacht hast, das muss nicht nur in Anführungsstrichen Drogen oder Alkohol sein, und einen Beitrag zu diesem Scene-Projekt einreichen möchtest, freue ich mich sehr. Schick deinen Beitrag an queertrashdistro@gmail.com bis spätestens 31. März. Bei Fragen gerne auch mailen. Genau. Also es gibt Pläne und jetzt mit diesem Deadline zum 31. März für Beiträge für das Queer und Süchtig Scene hoffe ich auch, dass ich das dann zum Scenefest in Bremen Ende Mai, wo ich sein werde, veröffentlichen kann. Sehr spannend. Ich freue mich. Genau. Am Ende, ich hatte eine Idee, was ich auch mit diesem Podcast machen möchte, ist, dass ich ein bisschen aus verschiedenen Scenes vorlese. Also jetzt nicht aus mehreren. Ich werde heute ein bisschen aus einem älteren Scene von mir vorlesen. Das heißt Ärztinnen und ich, ein Erfahrungsbericht. Ich habe dieses Scene gewählt heute, weil das ein Scene ist, was ich nicht viel verkaufe. Also das soll jetzt keine Werbung sein. Aber ich finde dieses Thema wichtig. Das ist was immer wiederkehrt. Ist dieses, wie ist es als behinderte, dicke Transperson, was ich halt bin, ja, zu Ärztinnen zu gehen. Also zurzeit läuft es bei mir ganz gut. Ich habe meine Ärztinnen, die mich schon kennen und so, aber immer wieder, wie es halt ist mit Behinderungen, chronischen Krankheiten, muss man vielleicht mal wieder zu neuen Ärztinnen und das steht mir jetzt demnächst bevor. Also ist das jetzt so ein bisschen so ein Gedanke für Empowerment für mich und vielleicht auch für andere Leute in ähnlicher Position, wenn es dann wieder so weit ist. Also, I feel you, es ist hart und anstrengend. Und das ist ein Thema, was mich halt ständig begleitet. Vanja, was passiert denn da hinten? Komm mal her. Vanja versucht, meinen Saugroboter aufzuessen. Genau. Das Sie, Ärztinnen und ich, ist ein auch etwas kürzeres Sien. Und ich werde nicht das ganze Sien vorlesen, sondern ein paar Seiten. Ich habe schon oft erlebt, dass meine Schmerzen relativiert werden von Ärztinnen und von anderem medizinischem Personal, sogar von Mitarbeiterinnen der Krankenkasse. Meistens wollen Ärztinnen weitere diagnostische Maßnahmen nicht anwenden, als sie von meinen anderen Betroffenheiten erfahren. Oft war es schon bei der Anamnese vorbei, da die Ärztinnen so erfahren haben, dass ich für Psychopharmaka und Hormone nehme. Psychopharmaka bedeutet für sie, ich sei crazy, verrückt, ich lüge, bin verwirrt, nicht ernst zu nehmen. Bei Hormonen ist die Reaktion oft Fragezeichen, warum ist diese Person ein Trans? Die Hormone sind schuld an allen Problemen. Wie oft ich schon gehört habe, dass meine Schmerzen an den Hormonen liegen. Ich nehme also Testosteron. Das ist für mich unfassbar, da ja fast alle Menschen verschieden viel Testosteron in ihrem Körper haben. Bisher habe ich nicht herausfinden können, dass Testo zu chronischen Gelenkschmerzen geführt hätte. Wenn Ärztinnen mich dann sehen, kommt noch einiges dazu. Ich bin klein und rund. Ich habe einen großen Bauch und dicke Arme und Beine. Dann ist schnell klar, dass meine Schmerzen daran liegen, dass ich faul bin und mich nicht genug bewege. Auch hier hören die Ärztinnen mir gar nicht zu. Ich kann sehr viele Sachen nicht machen wegen den Schmerzen. Ich kann nicht lange laufen, ohne starke Schmerzen in meinen Füßen zu bekommen. Ich leide an chronischer Erschöpfung. Sport kommt überhaupt nicht in Frage. Egal, was für einen Grund es gibt, haltet euer Maul mit eurem Fatshaming. Ich versuche mich, soweit es geht, zu informieren und mich selbst weiterzubilden, was meine Symptome angeht. Ich habe auch einige Vermutungen, was ich haben könnte. Das wird aber von Ärztinnen nicht gerne gesehen und trägt weiter dazu bei, dass viele mich für einen Hypochonder halten. Frustrierend ist auch, dass mir Diagnosen, die ich schon lange habe, abgesprochen werden, da viele meiner Krankheiten untypisch verlaufen oder ich nicht ins normige Muster passe. Genau, ein kleiner Einblick in das Sehen Ärztinnen und ich von mir aus dem Jahre 2016. Da, das zeigt mir, dass ich wahrscheinlich auch mal ein Update dazu machen müsste, weil sich ja einiges geändert hat. Aber dieses Thema mit über diese Schnittstelle von Behinderungen und anderen Betroffenheiten und wie halt Ärztinnen darauf reagieren, ist ein sehr komplexes und anstrengendes Thema, was mich ständig begleitet. Gut. Ich glaube, ich komme jetzt so zum Ende von diesem Podcast. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe, jetzt wieder anzufangen. Wie gesagt, ich habe große Pläne. Es wird Interviews geben. Ich werde hier jetzt nicht ständig alleine sitzen und euch nur Sachen vorlesen. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei und habt Lust, weiterhin zuzuhören. Zum Ende des Podcasts möchte ich, weil jetzt im Februar ja Black History Month ist, euch noch ein Zine empfehlen. Eine sehr liebe Freundin und Kollaborateurin von mir, Schwarz-Rund, ist ja nicht nur Autorin, sondern publiziert ganz viele Zines und ich finde sehr passend. Oh, Vanja, lass das mal kurz den Hund bespaßen. Guck mal hier. So. Ich empfehle also ein Zine von Schwarzrund, was ich finde sehr zu dem Black History Month passt. Das Zine heißt das ABC der Gefühle. Das ist ein so ein Mitmach-Zine, also so ein Zine zum Ausfüllen, was Schwarzrund ja oft macht. Und vor allem ist es ein Empowerment-Zine für schwarze Kinder, wo sie, beziehungsweise für alle Leute, aber vor allem ist diese Gruppe die Zielgruppe, weil es auf jeder Seite ganz tolle Zeichnungen gibt, die alle was mit schwarzer Empowerment und Repräsentation zu tun haben. Und gleichzeitig ist es ein sehr gutes Zine für alle von uns, die sich mal mit ihren Gefühlen auseinandersetzen wollen. Sehr zu empfehlen. Einen Link zu, wo ihr dieses Zine erwerben könnt, gibt's auch in den Shownotes. Ja, so kommen wir jetzt zum Ende und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, ihr seid im März dabei, wenn ich einen weiteren Podcast mit einem Interview zu dem Thema Zines auf Deutsch veröffentlichen werde. Haltet die Ohren steif. Einen schönen anfangenden Frühling hoffentlich bald und lest viele Zines. Danke, tschüss.